Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Es ist Montag, der 20. November 2023. Willkommen. Zusammen aufgedreht, munter und laut, ein Lichtspalt tanzt unter der Tür. Für mich geht die Sonne schöner unter als auf, ich falte ein Flugzeug aus meinem Papier. Glück teilt sich selber selten gleich auf. Schön ist, wenn es einfach passiert. Wer legt fest, was geht unter die Haut? Jedes Stück nur improvisiert. Ich lauf nach Gefühl. Einfach nach Gefühl. Bis zum Morgengrauen sorgenfrei. Vor mir liegt ein Berg, für den ich Anlauf brauch. Der erste Schritt fällt immer leicht, fühl mich fast schwerelos, wie ein Astronaut. Ich seh den Mond nur am Tag, der Himmel ist klar, die Sonne brennt. Ein Auto fährt am Horizont, Staub vermischt sich mit Wolken am Firmament. Ich lauf nach Gefühl. Einfach nach Gefühl. Bis zum Morgengrauen sorgenfrei. Einfach sorgenfrei. Sorgenfrei. Sorgenfrei. Ich erzähl Geschichten, die erfunden, aber keine Lügen sind. Engel kämpfen über uns, immer wenn wir müde sind. Die Niemandsland Musikneuvorstellung im heutigen Programm. Und zwar geht es um die Band Schatten. Schatten schreibt man hier mit SH, das C fehlt. Auf der Homepage schreibt die Plattenfirma Rookie Records, bei der Schatten veröffentlicht wird, Folgendes. Sie sagen, zwar auch schön grell, doch ungleich lauter als das Tageslicht, das uns Punkrock-Eulen doch der ewige Feind ist, kommen Schatten aus Hamburg daher. Und wem sonst, wenn nicht Frontschwein und Pastorinnentochter Lüem, schaut und hört man gerne einen Abend lang zu, wie er seine ganz eigene Form des Gebetes und der Auseinandersetzung mit den Dingen anstimmt, die uns alle umgeben und umtreiben. An der Spitze seiner rotzigen, mit trotzig knarzigen Gitarrensounds und wummernden Basslinien bewaffneten, wiedererstandenen Band. Ja, die Frage ist wiedererstanden, um wen geht's da? Es geht um die Gruppe Findus. Ja, denn Findus sind nun mal Geschichte. Ab jetzt werfen also Schatten in leicht veränderter Line-up lange Schatten auf die Welt der Club- und Festivalbühnen. Und wer hier nun altersmilde Klänge fürchtet, der die sei beruhigt. Hier wird es bratziger und knarziger, direkter, giftiger und energetischer und bleibt doch gewohnt detailgenau und verspielt. Ja, endlich bekommt Mensch einmal alles, was im schummrig bis gleißenden Bühnenlicht zu finden man schon immer erhofft hatte. Angenehm gefährliche Soundklatsche, ruppig gereiftes Gesinge, vor Lässigkeit strotzende Songs. Schatten sei Dank, Hamburg brennt wieder. Das sagt Jörg Meschenbier von Love A. Gut, Schatten. Ein paar Beispiele aus diesen rotzig frechen, lässigen Sounds jetzt hier im Niemandsland. Gruppenchat heißt das Album. Wir hatten ja in der letzten Sendung schon zwei Songs von der Gruppe gehört, und zwar den Song Gift und das Lied Ein Auto mit offenen Türen. Zwei Lieder also jetzt von der Gruppe Schatten. Das erste heißt Touristen und das zweite Moderne Arbeit. Jo! Presentamos el libro Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Escrito por Deddy Niemandsland. El libro narra los 33 años de historia de nuestra radio libre. Aparecen los programas y los protagonistas con sus historias y sus lugares en Barcelona. El libro muestra Contrabanda FM en un contexto histórico amplio de la radio en general, de Barcelona en concreto, y de los movimientos sociales y políticos que conforman una ciudad y una radio viva. Contrabanda FM, el libro. Contrabanda, lo que escuchas, lo que lees, lo que somos. Thank you. Zeit hat alle Bäume gefällt, nur die Bunker bleiben stehen. Fürchterlich, dreckig, Augen zu und durch. Verdammte Körper verkrampft, von Schmerzen aus dem Büro. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, hier alles kurz und klein zu schlagen? Habt ihr schon darüber nachgedacht, diesen Ort in die Luft zu jagen? Ihre Einwände waren zwecklos, hilflos wie nasses Holz im Kamin. Wie ein Feuerstelle im Gehen, so dampfen sie vor sich hin. Wut und Trauer über die verpasste Chance und das große Glück. Zwecklos und sinnfrei starren sie in das Nichts. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, hier alles kurz und klein zu schlagen? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, diesen Ort in die Luft zu jagen? Schlafmasken auf der Autobahn, Schlafmasken am Pool, Unterwasserbüro, Autopilot. Moderne Arbeit, schalalalala. Moderne Arbeit, moderne Arbeit, schalalalala. Ausnehmen, ausquetschen und optimieren. Verdrängen und verlagern, alles ausradieren. Moderne Arbeit, moderne Arbeit, schalalalala. Moderne Arbeit, moderne Arbeit, schalalalala. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 266. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es por la España. Aus dem Buch Die Kinder von Guernica, deutsche Schriftsteller zum Spanischen Bürgerkrieg, möchte ich Ihnen heute einen Text des antifaschistischen deutschen Schriftstellers Klaus Mann vorstellen. Barcelona, 1938. Besuch bei gefangenen deutschen Fliegern. Warum hatten wir uns in den Kopf gesetzt, gefangene deutsche Flieger zu besuchen? Eine Mischung aus Neugier und Pflichtgefühl bestimmte uns zu dem Wunsch. Wir dachten einerseits, es ist interessant, es ist wichtig, es gehört dazu. Andererseits empfanden wir, es ist aber auch etwas schauerlich, gefangene Landsleute zu besichtigen wie wilde Tiere. Freilich, sie sind unsere Landsleute nicht mehr, denn sie sind Nazis. Sie würden uns als ihre Kompatrioten gar nicht anerkennen. Sie sind unsere Feinde. Und doch, gleich die andere Frage, sind sie wirklich Nazis und unsere Feinde? Vielleicht treffen wir nur Verführte, Ahnungslose, Missbrauchte. Ohne Schwierigkeiten bekamen wir die nötigen Erlaubnisse und Passierscheine, auch einen Wagen vom Kriegsministerium und einen Begleiter. Etwas beklommenen Herzens machten wir uns auf die Fahrt zu einem mächtigen alten Kastell oberhalb der Stadt Barcelona. Uns beschäftigten etwas peinliche Fragen. Wie werden die gefangenen Deutschen uns empfangen? Sie müssen uns hassen. Sicherlich hassen sie uns. Vielleicht werden sie sehr störrig sein, vielleicht sogar tückisch und aggressiv. In ihren Augen sind wir Untermenschen und sie die Märtyrer einer großen Sache. Es wird eine schreckliche halbe Stunde geben. Nachdem die Posten unsere Papiere geprüft hatten, wurden wir über eine Zugbrücke geleitet, dann durch mehrere Höfe und Korridore. Schließlich ließ man uns in einer kahlen Zelle warten. Der enge gewölbte Raum hatte mehr klösterlichen als kerkerhaften Charakter. Nach etwa einer Viertelstunde erschienen die beiden Deutschen, von Bewaffneten flankiert und gefolgt. Es waren zwei junge Männer. Keiner von ihnen konnte älter als 25 sein. Die erste Überraschung war, dass sie vor uns stramm standen. Eine Höflichkeitsbezeugung, die im republikanischen Spanien nicht sehr üblich ist und nun uns Zivilisten gegenüber umso seltsamer wirkte. Die Bewaffneten zogen sich zurück. Unser Führer blieb. Übrigens stellte sich gleich heraus, dass er keine Silbe Deutsch verstand. Er wohnte unserer Unterhaltung nicht nur als Stummer, sondern auch als tauber Zeuge bei. Die zwei Burschen sahen nicht übel aus. Der eine von ihnen, ein Brünetter, stämmig untersetzter, hatte ein sympathisch offenes Gesicht mit etwas törichten, kugelig runden, dunklen Augen. Der andere freilich, strohblond mit langer Nase und nah beieinander liegenden, wasserblauen Augen, zeigte eine verschlagene und lauernd liebenswürdige Miene. Beide wirkten recht gut genährt und waren sauber gekleidet, auch leidlich rasiert. In zusammengenommener Haltung warteten sie aufmerksam auf unsere ersten Fragen. Die Verlegenen waren eher wir als sie. Schließlich bot ich ihnen Zigaretten an. Um das kindlich freudige Aufleuchten zu begreifen, das da über ihre Gesichter ging, muss man wissen, was eine Zigarette heute in Barcelona bedeutet. Nun war gleich ein erster Gesprächsstoff gegeben. »Ja, ja«, sagte einer von uns, »mit dem Tabak ist es hier nicht besonders glänzend bestellt.« Sie lachten und nickten eifrig. Etwas zu eifrig, wie mir scheinen wollte. Etwa so, wie man auf die scherzhaften Bemerkungen eines Vorgesetzten hin lacht und nickt. Und die Verpflegung, wollten wir wissen, wie es denn mit der Verpflegung im Gefängnis stehe. Sie könnten nicht klagen, beeilten sich beide, uns zu versichern. Freilich, bemerkte der Dunkle, der mir besser gefiel, abwechslungsreich ist es nicht. Und der Blonde fügte, nicht ohne Bitterkeit hinzu, meistens Kartoffeln, meistens eben leider nur Kartoffeln. Ich konnte mich nicht enthalten, daran zu erinnern, dass die Ernährungsverhältnisse in Spanien recht schlimm seien. Fast so arg wie bei uns während des Weltkrieges, sagte ich, und dass manche Leute in Barcelona oder Madrid froh sein würden, wenn auch sie nur Kartoffeln hätten. Hierfür schienen die beiden Verständnis zu haben. Schlecht behandelt werden wir nicht, betonte der mit den gutmütigen Kugelaugen. Da ist nichts zu sagen, die Behandlung ist anständig. Der mit dem wasserblauen Blick stellte noch mit einer gewissen Wehmut fest, natürlich, es ist alles recht fremdartig. Man muss sich an die spanische Art erst gewöhnen. So wie bei uns in Deutschland ist es hier ja nicht. Nein, bestätigten wir, genauso wie in Deutschland ist es hier wirklich nicht. Die beiden jungen Leute waren Sachsen, wie sich beim ersten Wort, das sie sprachen, am Akzent erkennen ließ. Die kleinbürgerliche Herkunft war ihnen ebenso deutlich anzumerken wie der Umstand, dass ihre Erziehung oder das, was man heute in Deutschland so nennt, von paramilitärischen und militärischen Nazi-Organisationen besorgt worden war. Von Trotz oder aggressiven Stimmungen zeigten sie nichts. Sie blieben dabei, uns mit einer Mischung aus Respekt und flotter Vertraulichkeit zu behandeln, so etwa, wie man Vorgesetzten begegnet, die einem sehr schaden oder nützen können, mit denen sich aber auskommen lässt, wenn man es nur ein wenig geschickt anzustellen weiß. Und es recht geschickt anzustellen, dazu schienen unsere zwei Gesprächspartner fest entschlossen. Sie wogen vorsichtig ihre Worte und äußerten nichts, was ihnen für den Moment bei den Spaniern oder was ihnen später nach der Rückkehr bei den Nazis hätte schaden können. Manchmal, wenn eine unserer Fragen ihnen verfänglich schien, antworteten sie nur »Jawohl«, wobei sie die Hacken zusammenschlugen und sich ruckhaft verneigten. Als wir uns erkundigten, ob man sie von Deutschland aus hergeschickt habe, behaupteten sie eifrig »Nein, nein, wir sind durchaus freiwillig gekommen«. »Dann seid ihr wohl recht leidenschaftliche Nationalsozialisten«, vermuteten wir, »und wolltet der Sache dienen.« »Welcher Sache denn?« »Sie verstanden gar nicht recht, was wir meinten.« »Wir sind aus purer Abenteuerlust gekommen«, gestand zutraulich der Brünette. »Wir wollten auch mal was erleben«, sagte er mit Munterkeit, die uns etwas schaurig berührte. »Wir waren Postflieger und machten die Strecke Hamburg-Sevilla. Na, und dann hieß es plötzlich, es gibt Krieg und ihr könnt was leisten.« Das ließen wir uns denn nicht zweimal gesagt sein. Wir wussten ja nicht, dass es faul für uns ausgehen würde. Nun sind wir ja mal tüchtig ins Fettnäpfchen getreten. Dabei zuckte er bedauernd die Achseln. Nazi sind wir ja nie gewesen, warf der blonde Verschlagene ein. Damit wollte er wohl unsere Herzen gewinnen. Wir sind Flieger, konstatierte er mit einem Stolz, dessen Echtheit evident und fast gewinnend war. Wir sind hergekommen, weil es für Flieger hier was zu tun gibt. Zum Beispiel gab es Bomben in die offenen Städte, auf die Frauen und Kinder zu werfen, bemerkten wir. Ob sie denn das so besonders heldenhaft fänden? So was hätten sie nie gemacht, beteuerten die zwei Sachsen. Wir waren immer nur über den Fronten geflogen, versicherten sie, woran wir glauben konnten oder nicht. Und überhaupt, sagte der Blonde, wenn wir eine Ahnung davon gehabt hätten, was hier wirklich los ist, dann wären wir ja gar nicht gekommen. Wir dachten, man muss die deutschen Interessen hier verteidigen, und in den Zeitungen hatten wir gelesen, Deutschland sollte eingekreist werden, die Russen und Franzosen wollten Spanien besetzen, alles nur aus Gemeinheit gegen uns Deutsche. Na, da waren wir ja ganz perplex, als wir rausbekamen, dass es auf der roten, auf der republikanischen Seite, fast nur Spanier gibt, wo wir doch geglaubt hatten, es kämpften da nur Russen und Franzosen. Man darf eben nicht auf alles reinfallen, was in den deutschen Zeitungen steht, sagten wir. Die Sachsen grinsten. Das hätten sie nun auch schon gemerkt. Und es klang wieder beinahe echt. »Wir haben ja noch Schwein gehabt, bei allem Pech«, konstatierte mit Genugtuung der eine. »Aus dem brennenden Flugzeug sind wir per Fallschirm gesprungen und es ist uns fast nichts passiert. Da, diese Schramme am Bein, das ist alles.« Er hob sein Hosenbein hoch und zeigte uns lachend die kleine Narbe unterhalb des Knies. »Mit wie vielen gefangenen deutschen Fliegern sie hier einquartiert seien, interessierte uns noch.« »Mit 17 Mann«, sagten sie. »Und die meisten von ihnen sind Nazis?« »Keine Spur. Lauter Kerle wie wir, total unpolitisch. Mehr durch Zufall hierher verschlagen worden.« »Und dann gibt es ja noch Italiener in unserem Saal«, ergänzte der Blonde. »Aber mit denen können wir nicht viel sprechen. Die verstehen ja alle kein Deutsch.« Er sagte es recht verächtlich. »Und der Brünette mit den Kugelaugen? Aber mit den Spaniern kommen wir gut aus.« Zu Anfang, als wir mit den Fallschirmen runtergekommen sind, waren ja die Soldaten recht wütend und haben uns angeschrien und haben uns auch die Kleider vom Leib gerissen. Aber gehauen haben sie uns nicht. Aber dann haben sie uns neue Kleider gegeben. Diese Schuhe da habe ich von den Spaniern gekriegt. Und Eierbrötchen haben wir bekommen. Das war ja wirklich kolossal anständig. An die Eierbrötchen, die man ihm vor einem Jahr serviert hatte, denn ein Jahr lang war er nun schon in Gefangenschaft, dachte der Flieger immer noch mit Wehmut und Zärtlichkeit. »Jedenfalls, auf sowas lassen wir uns nie wieder ein«, betonten beide zum Abschied. »Bei sowas kann man ja scheußlich reinfallen. Wir haben nie was Böses tun wollen«, beteuerten sie, sächsisch und bieder. »Wir sind mehr am Sport interessiert als an der Politik. Wenn wir nur wieder in Deutschland wären, unsere Eltern haben ja auch gar keine Ahnung, wo wir eigentlich stecken.« Wir gaben ihnen noch Zigaretten, die sie sich für den Abend aufheben wollten. Ehe wir uns trennten, schüttelten wir ihnen die Hände, freilich mit recht zwiespältigem Gefühl. Wie viel von dem, was wir erzählt bekommen hatten, war Lüge gewesen. Hatten die beiden sich vorher Wort für Wort überlegt, was sie äußern und was sie verschweigen wollten? Wie naiv waren sie und wie schlau? Welche Mischung von Biedersinn und Durchtriebenheit in ihren Blicken wie in ihren Reden? Welcher Mangel an Spontanität, an Leidenschaft, an Gesinnung? Weder über Zerknirschtheit noch über Hass wäre ich verwundert gewesen. Diese egoistische und freundliche Indifferenz war verwirrend. Wie unbegreiflich sind diese Deutschen, korrekt und grausam, gemütvoll und listig, brav und tückisch. Wie fremd sind uns unsere Brüder geworden, empfand ich mit Schmerz. Wie lange wird es dauern und was muss alles geschehen, bis sie und wir uns wieder brüderlich begreifen? Freilich, sagte eine tröstliche Stimme in mir, freilich, es gibt auch andere. Ich habe viele von sehr anderer Art hier in Spanien getroffen und nicht nur in Spanien. Da es andere gibt, müssen auch diese zwei undurchsichtigen sächsischen Fliegerhelden sich verändern können. Wir hatten also weder mit bösen Feinden gesprochen, noch mit unschuldigen Verführten. Die Wirklichkeit ist immer überraschend. Die Menschen, die einer bösen Sache dienen, bleiben doch Menschen. Gelänge es eines Tages, sie für eine gute Sache zu gewinnen, wer weiß, es würden vielleicht sogar noch halbwegs gute Menschen aus ihnen. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 266, eine Niemandslandproduktion 2023. Literaturhinweis. Ich verlas einen Text des antifaschistischen Schriftstellers Klaus Mann, erschienen in dem Buch »Die Kinder von Guernica«. Klaus Mann war Erzähler, Essayist und Journalist. Er wurde 1906 in München als zweites Kind von Katja und Thomas Mann geboren. Mit 15 veröffentlichte er erste Novellen. Theater mit Gustav Gründgens, Pamela Wedekind und Erika Mann, seiner Schwester. 1929 machte er eine Weltreise mit seiner Schwester. 1933 ging es in die Emigration. Es gab wechselnde Aufenthalte in Amsterdam, Paris, Zürich und Prag. Klaus Mann war Herausgeber der Zeitschrift »Die Sammlung«. Zahlreiche antifaschistische Texte erschienen dort. Es gab einen frühen Exilroman, »Flucht in den Norden«. Der Roman »Mephisto« über die Geschichte eines künstlerischen Karrieristen im Dritten Reich löste nach dem Krieg einen juristischen Skandal in Deutschland aus. Klaus Mann unternahm eine Spanienreise mit seiner Schwester Erika 1938. Es gab Berichte darüber für die Pariser Tageszeitung. Dann erschien seine Autobiografie »Der Wendepunkt« 1952 in Deutschland. Klaus Mann diente in der amerikanischen Armee. Er kam als amerikanischer Soldat nach Deutschland zurück. Er war Reporter von Stars und Stripes. 1949 beging Klaus Mann Selbstmord in Cannes. Die Erzählung »Besuch bei gefangenen deutschen Fliegern« war erschienen in »Das Wunder von Madrid«, Aufsätze, Reden, Kritiken, 1936 bis 1938, herausgegeben von Uwe Naumann. Erschienen im Rowohlt Verlag, Rheinbeck, 1933. No pasarán. Pasaremos. Manchmal wünsch ich mir, dass du dich selbst durch meine Augen siehst. Weil wenn ich sage, machst du zu und glaubst mir nicht. Ich will dir alles geben und noch mehr, damit du siehst, was du wert bist und dass keiner ist wie du. Es ist, als wenn du lachst, regnet es in Afrika. Und wenn du tanzt, sieht man von hier Nordlichter. Und wenn du weinst, sing ich für dich diese Zeilen. Für dich würde ich alles wegwerfen, bis ich nichts hab. Scheiß auf all den Schnickschnack, solange ich dich hab. Ich will, dass du verstehst, ich existiere nicht ohne dich. So wie Schatten ohne Licht. Manchmal frag ich mich, ob du die reinste Ahnung hast, wie gut mir deine Anwesenheit tut. Indianer Ehrenwort, ich werd nie müde zu probieren, dir vor Augen zu führen, alle Wege, die ich gehe, führen zu dir. Es ist, als wenn du lachst, regnet es in Afrika. Und wenn du tanzt, sieht man von hier Nordlichter. Und wenn du weinst, sing ich für dich diese Zeilen. Für dich würde ich alles wegwerfen, bis ich nichts hab. Scheiß auf einen Schnick, Schnack, solange ich dich hab. Ich will, dass du verstehst, ich existiere nicht ohne dich. Land. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts, diesmal wieder aus Le Monde Diplomatique, einen Bericht zur Überwachung und zur Gegenüberwachung. Gegenüberwachung von Ulrike Lühn-Riboni. Auf einer Mauer in Nanterre steht in großen violetten Lettern: Ohne Video wäre nahe für die Place Beauvau nur Statistik, fuck the 17. Am 27. Juni 2023 wurde der 17-jährige Nahel Merzouk am Steuer eines Autos von einem Polizisten aus nächster Nähe mit einem Schuss in die Brust getötet. Das Video einer Passantin, das am selben Tag in den sozialen Medien kursierte, widerlegt die ursprüngliche Darstellung der Polizei. Der offizielle Polizeibericht verzeichnet um 8.22 Uhr folgende Eintragung: Individuum durch Kugel an der linken Brust verletzt. Der Polizeibeamte stellte sich vor das Fahrzeug, um es zu stoppen. Der Fahrer versuchte zu entkommen, indem er direkt auf den Beamten zufuhr. Im Gegensatz dazu zeigt das Video einen Polizisten, der von der Seite in ein Fahrzeug schießt, das langsam anfährt. Was wäre ohne diese Bilder geschehen? Mehrere Medien verglichen die Empörung, die der Tod von Nahel Merzouk ausgelöst hat, mit der relativen Gleichgültigkeit zwei Wochen zuvor, nach dem Tod von Al-Hussein Camara. Der junge Mann war in Saint-Rié-de-Charente in der Banlieue von Angoulême ebenfalls nach einem Brustschuss verstorben. Er hatte sich bei einer Polizeikontrolle geweigert, einer polizeilichen Anordnung zu folgen und mit seinem Auto die Beine eines Beamten gestreift. Ein Freund versicherte: Ich weiß genau, dass er den Polizisten nicht verletzt hat, aber wie soll man das ohne ein Video beweisen? Doch auch Bilder helfen nicht immer, Gerechtigkeit durchzusetzen. 1991 wurde der 26-jährige Afroamerikaner Rodney King in Los Angeles von vier Polizisten brutal zusammengeschlagen. Ein Nachbar filmte die Szene. Das Video wurde zum Vehikel der Mobilisierung, aber auch zur Einleitung eines Strafverfahrens. Ohne das Video und ohne dessen Verbreitung über CNN hätte der Vorfall nie zu einem Prozess geführt. Doch am Ende wurden die Beschuldigten nicht verurteilt, sondern freigesprochen. Die Wut über dieses Urteil führte zum größten Aufstand, den Los Angeles je erlebt hat. Schon in den 1960er Jahren wurden Kameras zur Überwachung der Polizei, Copwatching, eingesetzt, etwa von einem Bündnis schwarzer Organisationen nach zahlreichen Morden durch die Polizei im Wattsviertel in South Central Los Angeles. Ab 1966 auch von den Black Panthers in Oakland. In den 1980er Jahren sorgte die Bewegung ACT dafür, dass Videofilmer bei ihren AIDS-Demonstrationen präsent waren, um Polizeigewalt zu verhindern. Damals erzählte Catherine Gund Salfield, Begründerin von Diva TV, Damned Interfering Video Activist Television, wir haben ein Bildarchiv von Bullen, die den Leuten das Handgelenk abknicken, bis es bricht, von Bullen, die Demonstranten mit Schlagstöcken auf Rücken und Schultern prügeln. Diva TV wollte, im Unterschied zum Interventionskino oder zum alternativen Fernsehen, nicht nur den Ungehörten eine Stimme geben oder die Körper der Ungesehenen sichtbar machen. Ihre Kameras wurden zu Waffen im Kampf, ihre Videos zu Beweismitteln. Copwatching hatte von Beginn an eine politische Funktion und mittlerweile eine längere Tradition. 2020 wurden die Morde an George Floyd in den USA und an Cédric Chauviat in Frankreich von Nachbarn oder Passanten gefilmt. In Frankreich dokumentierten Überwachungskameras 2017 die brutale Verhaftung von Théo Louhaka in Aulnay-sous-Bois und 2020 die Schläge gegen den Musikproduzenten Michel Seclair. In den USA nutzten einige Videos über Polizeigewalt die Aufzeichnungen von Bodycams, die praktisch überall eingesetzt werden. In Frankreich halten Aktivistengruppen wie die Nationale Beobachtungsstelle für Polizeipraktiken und Polizeigewalt, ONVP, oder David Dufresne mit seiner Plattform Allo Place Beauvau die ungefilterte Verbreitung solchen Materials für wichtiger als die Aufnahmen selbst. In dieser Hinsicht trauen sie der Justiz und den Medien nicht, denn in TV-Nachrichten und vor den Gerichten wird das Bildmaterial auf verschiedene Weise technisch wie rhetorisch beeinflusst. Bei einem Prozess treten Expertinnen oder Zeugen auf, die ein Bild beschreiben, kommentieren oder kontextualisieren. Im Fernsehen können Videos mittels grafischer Elemente bearbeitet werden, um die Wahrnehmung in einem bestimmten Sinne zu beeinflussen. Und eine Wiedergabe in Zeitlupe kann die Betrachtenden dazu bringen, eine Tat als vorsätzlicher wahrzunehmen, als sie ist, weil die Verlangsamung das Gefühl vermittelt, der Täter habe Zeit gehabt, sein Tun zu planen. Ein ähnlicher Effekt wird erzielt, wenn ausgedruckte und mit Anmerkungen versehene Bildschirmfotos die Filmaufnahmen ersetzen. Auch wenn die Bilder nach den strikten juristischen Regeln nicht als Beweismittel dienen können, ist ihre gesellschaftliche Rezeption und Wirkung für die staatliche Obrigkeit und ihre Ordnungskräfte lästig. Deshalb wird die Freiheit zu filmen, vor allem bei Demonstrationen, immer öfter von der Polizei behindert. Bereits 2008 musste der französische Innenminister seine Truppen per Rundschreiben daran erinnern, dass Polizisten keinen besonderen Schutz im Hinblick auf das Recht am eigenen Bild genießen. Die Informationsfreiheit wiege schwerer als das Recht am Bild oder der Schutz der Privatsphäre, sofern diese Freiheit nicht als Angriff auf die Würde der Person oder zu Lasten der Geheimhaltung einer Ermittlung oder Untersuchung missbraucht wird. Trotzdem wurde 2019 ein junger Gelbwesten-Aktivist aus Dijon zu 5 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt, weil er Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei gefilmt und online gestellt hatte. Das Urteil stützt sich auf einen 2007 ins Strafgesetzbuch aufgenommenen Artikel, der Happy Slapping, körperliche Angriffe, die gefilmt und in den sozialen Netzen verbreitet werden, unter Strafe stellt. Neuerdings plant Macrons Parlamentsmehrheit, die Verbreitung von Videos, die Polizeigewalt dokumentieren, generell zu behindern. Ihre Novelle zum Sicherheitsgesetz sah in Artikel 24 vor, die Verbreitung von Bildern, die der körperlichen oder psychischen Unversehrtheit von Polizisten schaden, mit 5 Jahren Gefängnis zu bestrafen. Der Artikel 24 scheiterte am Verfassungsgericht. Allerdings gestattet das 2021 verabschiedete Gesetz der Polizei die Echtzeitnutzung der Aufnahmen von Überwachungskameras in Hausfluren sowie den erweiterten Zugriff der städtischen Polizei und Angestellten der Bahn SNCF auf die Videoüberwachung. Da heute alle mit ihren Handys filmen können, will auch die Polizei freie Hand haben. Wer durch Bilder angegriffen wird, muss mit Bildern dagegenhalten, betont David Lebar, Generalsekretär der Polizeigewerkschaft SCPN. Der Versuch, den Smartphones der Bürger mit der Videoüberwachung des öffentlichen Raums zu begegnen und die Verbreitung bestimmter Bilder zu verhindern, demonstriert den Willen des Staates, Druck auszuüben, um potenzielle Nachahmungstäter abzuschrecken. Dazu gehört die Behauptung, vor allem junge, schlecht ausgebildete Personen der unteren Schichten würden durch das, was sie im Netz sehen, zu Gewalttaten angestiftet. Am 30. Juni verwies Macron auf einer Krisensitzung anlässlich des landesweiten Aufruhrs nach dem Tod von Nahel Merzouk auf die bedeutende Rolle von Snapchat und TikTok, vor allem in den armen Stadtvierteln, und beklagte die Verbreitung der Bilder von Gewaltszenen in zahlreichen französischen Städten. Als Gegengewicht zur Zensur der audiovisuellen Medien in vielen Ländern hatten die Betreiber digitaler Plattformen in den 2010er Jahren eine nahezu uneingeschränkte Verbreitung von Aufnahmen aller Art erlaubt. Doch diese wichtigen Akteure des digitalen Kapitalismus fühlten sich nicht berufen, Aufstände zu unterstützen. Ein Sprecher von Snapchat Frankreich versicherte am 10. Juli 2023 vor der Nationalversammlung, sein Unternehmen habe in Abstimmung mit dem Innenministerium und den Behörden daran gearbeitet, die zahlreichen Ausschreitungen, die im Land zu beobachten waren, so schnell wie möglich einzudämmen. Als Resultat dieser Zusammenarbeit habe man an den letzten Abenden der Unruhen vor allem Stories von Nutzern gesehen, die sich über eben diese Unruhen und deren Folgen beklagten. Wenige Stunden zuvor hatte Thierry Breton, EU-Kommissar für den Binnenmarkt, über France Inter verkündet, es werde bald Schluss sein mit dem ganzen Theater. Dabei beklagte er, dass die sozialen Medien nicht von vornherein alle Nachrichten gesperrt hätten, die geeignet waren, die Unruhen zu verstärken. Ab 25. August wird das alles nicht mehr möglich sein. Am 25. August 2023 tritt das EU-Digitalgesetz in Kraft. Das bedeutet, wenn es Hassbotschaften gibt oder Inhalte, die etwa zum Aufstand aufrufen oder zum Töten oder zum Anzünden von Autos, müssen sie sofort gelöscht werden. Weigern sich die Plattformen, werden sie sofort bestraft und womöglich zeitweise gesperrt. Ist damit der Moment der Ernüchterung für alle gekommen, die seit dem arabischen Frühling soziale Netze mit dem Begriff Freiheit verbunden haben? Ohne die Bilder hätte es die Revolution nicht gegeben, sagte uns 2011 ein Tunesier, aber auch nicht ohne die Möglichkeit, sie zu verbreiten. Aus dem Französischen von Claudia Steinitz. Ulrike Lühn-Riboni ist Dozentin für Informations- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Paris-8 Vincennes-Saint-Denis und Autorin. Ich habe einen militärisch-industriellen Komplex. Ich fühle mich extrem unwohl, wenn ich Soldaten und Maschinen sehe. Das ist eine von den vielen Sachen, die ich nicht verstehe. Die Soldaten sind auf meiner Seite und sie beschützen mich vor Aggressoren. Sie setzen ihr Leben für den Frieden ein, ohne sie wären wir verloren. Aber anstatt mich sicherer zu fühlen, werde ich nervös. Ich denke an Krieg und bekomme Angst, das ist doch krank. Die Soldaten merken das nicht, Gott sei Dank. Ich habe einen militärisch-industriellen Komplex. Ich fühle mich extrem unwohl, wenn ich Soldaten und Maschinen sehe. Das ist eine von den vielen Sachen, die ich nicht verstehe. Maschinen sind ein Segen, sie sind viel leistungsstärker als wir. Sie sichern unseren Wohlstand und unterscheiden uns vom Tier. Aber anstatt mich über sie zu freuen, erschreckt mich ihre Perfektion und Genialität. Ich komme mir so doof und unnötig vor, ich denke gut. Auch ich gehöre zur Menschheit, aber sie braucht mich wirklich nicht. Ich habe einen militärisch-industriellen Komplex. Ich fühle mich extrem unwohl, wenn ich Soldaten und Maschinen sehe. Das ist eine von den vielen Sachen, die ich nicht verstehe. Manchmal fühle ich mich wie Jesus, der war ja auch nicht von dieser Welt. Ich habe also genau genommen einen militärisch-industriellen religiösen Komplex, der aber nicht mein Lustempfinden schmälert, nicht, dass ich jetzt etwas Falsches denke. Ich bin okay, ich habe nur einen militärisch-industriellen religiösen non-libidinösen Komplex. Na und? Zahnschmerzen sind schlimmer. Ich habe einen militärisch-industriellen Komplex. Ich fühle mich extrem unwohl, wenn ich Soldaten und Maschinen sehe. Das ist eine von den vielen Sachen, die ich nicht verstehe. Die ich nicht verstehe. Vielen Dank. You are listening to Niemandsland, a radio show in German, but not only in German, in English, in Spanish, in Catalan. Barcelona 91.4 FM. Contrabanda. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 13. bis zum 27. November 2023. Beginnen möchte ich mit einem Kommentar. Am 16.11. in der Jungen Welt abgedruckt. Amerika, du hast es besser. Debatte über den Krieg in Nahost. Von Knut Mellentin. Da heißt es, hier und da behalten die Verse, die Johann Wolfgang Goethe 1827 den Vereinigten Staaten widmete, noch immer ihre Gültigkeit. Auf kaum einem Gebiet ist das so ersichtlich wie auf dem der Meinungsfreiheit und der Diskussionskultur. Beide haben in Deutschland seit Beginn der Corona-Krise 2020 einen Tiefstand erreicht. In den USA werden in diesen Tagen kritische Texte gegen die westliche Unterstützung des israelischen Gaza-Krieges veröffentlicht, hinter denen hunderte Menschen aus dem Regierungsapparat stehen, vor allem aus dem Außenministerium. Die meisten Unterzeichnenden sind in ihren 20er und 30er Jahren. Aber auch viele Ältere haben Stellungnahmen unterschrieben, die sich gegen die vorherrschende Politik richten, wie die New York Times am Dienstag berichtete. Üblich ist so etwas auch in den USA nicht. Auch dort gilt traditionell, dass die Menschen hinter den Kulissen, wie es so schön heißt, die einen Großteil der Arbeit für Politiker und Abgeordnete erledigen, die Meinungen und Vorgaben ihrer Chefs umzusetzen haben, ohne ihre eigene Sichtweise der Dinge erkennen zu lassen. Auch in den USA riskieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich nicht an die Spielregeln halten, ihren Job und vielleicht sogar für längere Zeit ihre materiellen Existenzgrundlagen. Deshalb bleiben bei den meisten offenen Briefen zum Gaza-Krieg, die gegenwärtig in den USA bekannt werden, die Unterzeichnenden anonym. Worin zeigt sich trotzdem ein gewaltiger Unterschied zur Situation in der Bundesrepublik? Vor allem darin, dass hierzulande eine stramme Konformität zum Thema nicht einmal sichtbar erzwungen, sondern scheinbar freiwillig von allen Akteuren, von fast allen Akteuren, einschließlich der schwächelnden und kriselnden Partei Die Linke, beachtet wird. Auf die wenigen, die aus der uneingeschränkten Solidarität mit Israel als nicht nur verordnete, sondern allgemein akzeptierte Staatsräson ausbrechen, wird mit vereinten Kräften eingedroschen. Anders als in den USA, alle bedeutenden Medien berichten dort über den jetzt ans Licht drängenden Dissens im Regierungsapparat und in den Mitarbeiterstäben der Demokratischen Partei relativ sachlich und ausführlich. Theatralische Aufgeregtheit und moralisch kostümierte persönliche Beschimpfungen scheinen geradezu als unschicklich zu gelten. Auch die Politiker reagieren maßvoll. Wir hören zu. Was ihr uns mitteilt, formt unsere Politik und unsere Botschaften, versicherte Außenminister Antony Blinken am Montag in einem Rundschreiben an alle Angestellten des State Departments. Gewiss nicht ganz wahrheitsgemäß, aber doch wenigstens höflich und respektvoll. Ein weiterer Unterschied ist nur zu vermuten. In deutschen Ministerien, zumal in dem von Annalena Baerbock geleiteten Außenamt, gibt es vielleicht gar keine abweichenden Meinungen, die unterdrückt und verschwiegen werden müssten. Bleiben wir beim Thema Gaza und Krieg im Gazastreifen. Out of the dark. USA. Mitarbeiter der Regierung und der Demokraten im Kongress kritisieren Israels Gazakrieg und fordern Waffenstillstand. Im heutigen Deutschland ist es völlig unvorstellbar und die USA müssen sich auch erst daran gewöhnen. Die Mit- und Zuarbeiter der großen Politik, wie wir vorhin im Kommentar gesagt haben, die gefälligst im Dunkeln zu bleiben haben, melden sich öffentlich zu Wort und kritisieren das Verhalten ihrer Chefs. Sie tun das nicht etwa vereinzelt und isoliert, sondern kollektiv und zu Hunderten. Die New York Times berichtete am Dienstag ganz aktuell über einen offenen Brief von mehr als 400 Personen aus rund 40 Regierungsbehörden an Präsident Joseph Biden, in dem sie gegen seine Unterstützung für Israels Krieg gegen die Bevölkerung Gazas protestieren. Die Unterzeichnenden, die zu ihrem Schutz vor Jobverlust oder anderen Repressalien anonym bleiben, sind entweder offiziell ernannt, Appointees, oder gehören zum individuell ausgewählten Mitarbeiterstab von Regierungsbeamten, Staff Members. Vertreten sind unter anderem Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats, der Bundespolizei FBI und des Justizministeriums. Nach einer Verurteilung der von der Hamas am 7. Oktober verübten Gewalttaten heißt es in dem Brief laut New York Times: Wir appellieren an Präsident Biden, dringend einen Waffenstillstand zu verlangen und zur Deeskalation des gegenwärtigen Konfliktes aufzurufen, indem sichergestellt wird, eine sofortige Freilassung der israelischen Geiseln und der willkürlich gefangen gehaltenen Palästinenser, die Wiederherstellung der Zuleitung von Wasser, Treibstoff, Strom und anderer Grundversorgung, das Durchlassen ausreichender humanitärer Hilfe in den Gazastreifen. Die Unterzeichnenden verweisen auf eine im Oktober durchgeführte Umfrage, nach der 66% der US-Amerikaner und sogar 80% der Anhänger der Demokraten der Meinung sind, die USA sollten Israel zu einer Feuereinstellung drängen. Außerdem, so heißt es in dem Brief weiter, wollten die US-Amerikaner nicht, dass ihr Militär in einen weiteren teuren und sinnlosen Krieg im Nahen Osten hineingezogen wird. Der am Dienstag bekannt gewordene Appell ist nur das jüngste Beispiel einer Reihe ähnlicher Initiativen. Zu diesen gehört ein offener Brief von mehr als 1.000 Angestellten der Agency for International Development, USAID, an Außenminister Antony Blinken, der am 2. November veröffentlicht wurde. Wir sind alarmiert über die zahlreichen Verletzungen des internationalen Rechts, stand in diesem Brief. Wir glauben, dass weitere katastrophale Verluste von Menschenleben nur abgewendet werden können, wenn die US-Regierung zu einem sofortigen Waffenstillstand in Gaza aufruft. Schon am Montag hatte die New York Times ausführlich über eine Aktion von 400 maskierten Mitarbeitern von Kongressmitgliedern aus den Reihen der Demokraten berichtet. In Schubkarren hatten sie mehr als 10.000 vielfarbige Nelken zum Kapitol gebracht, die sie auf der Treppe niederlegten. Für jeden im Gazastreifen getöteten Menschen eine Blume. Wir sind nicht mehr damit zufrieden, still zu bleiben, erklärten drei Vertreter der Protestierenden. Unsere Wähler befürworten einen Waffenstillstand und wir sind die, die ihre Aufrufe beantworten müssen. Die meisten unserer Chefs im Kapitol hören nicht auf die, die sie repräsentieren. Auf einer formal ganz anderen Ebene kursieren im State Department mehrere Memoranden, die sich kritisch mit der Haltung der Regierung zum Gazastreifen auseinandersetzen. Sie sind namentlich unterschrieben, dürfen aber nicht veröffentlicht werden. Den institutionalisierten Rahmen dieses Papieres bietet der Dissent Channel, der während des Vietnamkriegs eingerichtet wurde, um eine halbwegs repressionsfreie, wenn auch überwiegend folgenlose Debatte zu ermöglichen. Manches sickert durch. Mitglieder des Weißen Hauses zeigen eine deutliche Missachtung des Lebens von Palästinensern, einen dokumentierten Unwillen zur Deeskalation und einen unbekümmerten Mangel an Voraussicht, zitierte die Nachrichtenwebseite Axios am Montag aus einem der Memoranden. Thema innere Sicherheit, Terrorismus, Hamburg. Bei einer Großrazzia im Islamischen Zentrum Hamburgs, IZH, und fünf mutmaßlichen Teilorganisationen wurden nach Behördenangaben am Donnerstag unter anderem Bargeld, CDs, Schriftstücke und Flugblätter beschlagnahmt. Die Polizei nahm zudem Mobiltelefone, Tablets, Laptops und USB-Sticks mit. Das beschlagnahmte Material soll nun ausgewertet werden. An der Durchsuchung von Dutzenden Objekten in 7 Bundesländern waren 800 Beamte beteiligt. Das IZH wird verdächtigt, die Ideologie der iranischen Regierung zu propagieren. Zeitgleich gab es Durchsuchungen im Raum Hannover bei mutmaßlichen Unterstützern der libanesischen Hisbollah. Eine Nachricht zur Lage auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland. Wiesbaden. In Deutschland waren trotz schwacher Konjunktur noch nie so viele Menschen erwerbstätig wie im dritten Quartal des laufenden Jahres. Mit der üblichen Herbstbelebung stieg die Zahl von Lohnabhängigen und Selbstständigen um 0,3% auf 46,04 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. Allerdings fiel der Anstieg zum Herbst geringer aus als im Vorjahr. Thema Umweltverpestung. EU, Erlaubnis für Glyphosat für weitere 10 Jahre. Brüssel. Die EU-Kommission hat eine Neuzulassung von Glyphosat für weitere 10 Jahre angekündigt. Vertreter der Mitgliedstaaten hatten sich nach Diplomatenangaben am Donnerstag erneut nicht auf eine gemeinsame Position zum Vorschlag Brüssels einigen können. Nach geltendem EU-Recht kann die Kommission nun im Alleingang entscheiden. Demnach soll der Einsatz des Pflanzengifts in der EU bis 2033 erlaubt werden. Das soll künftig aber an Bedingungen geknüpft werden, wie etwa einen mindestens 5 Meter breiten Pufferstreifen. Deutschland hatte sich in den Verhandlungen enthalten, weil sich die Bundesregierung nicht auf eine gemeinsame Position einigen konnte. Und natürlich die Meldung des Tages, Spanien. Pedro Sanchez kann weiter mit Sumar regieren. Aber dem Linksbündnis droht die Spaltung. Dazu schreibt Frau Carmela Negrete in der Jungen Welt am heutigen 16. November 2023. Am Donnerstag hat das spanische Parlament mit einer absoluten Mehrheit von 179 Stimmen in der ersten Abstimmung den Sozialdemokraten Pedro Sanchez von der PSOE erneut zum Premierminister gewählt. Das sind 12 Stimmen mehr als vor 4 Jahren, auch wenn diese nun von liberalen Parteien wie der katalanischen Partei Junts und der baskischen PNV kamen. PNV. Die rechten und ultrarechten Parteien PP und Vox unterstellten dem altneuen Regierungschef weiter mangelnde Legitimität und Wahlbetrug, insbesondere aufgrund der Vereinbarungen mit den katalanischen Regionalparteien, besonders den Separatisten, über ein Amnestiegesetz für Betroffene des für illegal erklärten Unabhängigkeitsreferendums vom 1. Oktober 2017. Sanchez betonte die verfassungsmäßige Legitimität der Regierung. Die Vertreterin des baskischen Linksbündnisses EH Bildu, Merche Aizpurua, unterstützte die Wiederwahl von Sanchez und forderte dabei auch soziale Verbesserungen sowie ein Referendum zur Plurinationalität. Das sind mehrere nationale Gruppen innerhalb eines Staates. Wir wollen mehr Lebenszeit, mehr Genusszeit, mehr Pflegezeit, mehr Zeit, um glücklich zu sein, erklärte Yolanda Díaz, die Chefin des Linksbündnisses Sumar. Dort, wo diese Rezepte angewandt werden, hat sich die Produktivität erhöht. Doch bei Sanchez' Regierungspartner Sumar kracht es seit Monaten gewaltig. Am Donnerstag kündigte Podemos-Chefin Ione Belarra an, wenn es keine Minister von Podemos in der nächsten Regierung gäbe, werde sich die Partei praktisch auf die Oppositionsarbeit konzentrieren. Die Partei wirft Díaz vor, sie von wichtigen Entscheidungen fernzuhalten und eine weniger kämpferische Linie zu verfolgen. Podemos war bereits damit unzufrieden, auf der Wahlliste schlechtere Positionen und nun lediglich 5 Abgeordnete zu haben. Keiner davon ist Sprecher des Bündnisses. Belarra erklärte am Donnerstag, dass sie seit Juli nicht mehr mit Díaz gesprochen habe. Nach der Wahl wird nun Kongresspräsidentin Franchina Armengol den König über das Ergebnis informieren, damit dieser den Premier bestätigt. Sanchez Vereidigung wird voraussichtlich am Freitag stattfinden. Jaha, lieber Slan, 91 FM, Summer in the City, Barcelona, Contrabanda FM, jaha. Jaha, Summer in the City, Barcelona, Niemandsland, Contrabanda 91.4 FM. Noch einmal Thema Israel und der Krieg im Gaza. Pretoria. Wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen Israels im Gazastreifen hat Südafrika den Internationalen Strafgerichtshof ISTGH in Den Haag zu Ermittlungen aufgefordert. Das sagte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa bei einem Besuch im Golfemirat Katar am Mittwochabend. Im Gazastreifen liefen Kriegsverbrechen in Echtzeit, vor allem im Schifa-Krankenhaus, so Ramaphosa. Viele Menschen rund um die Welt seien deshalb entsetzt. Südafrika habe mehrere Länder dazu aufgefordert, den Druck auf Israel zu erhöhen. Die israelische Regierung habe es perfektioniert, Entscheidungen des UN-Sicherheitsrats und anderen Weltforen nicht zu befolgen und umzusetzen. ISTGH-Chefankläger Karim Khan hat bereits angedeutet, dass der Strafgerichtshof wegen möglicher Verbrechen auf palästinensischer wie auf israelischer Seite ermittelt. Thema Ukraine-Front, Ostfront, Kiew. Der britische Außenminister David Cameron ist bei seiner ersten Auslandsreise im neuen Amt in die Ukraine gereist. Er wolle mit seinem Besuch Unterstützung aus Großbritannien zusichern, so der ehemalige Premierminister bei einem Treffen mit Präsident Volodymyr Zelensky in Kiew. Großbritannien werde der Ukraine auch weiterhin moralische und diplomatische, vor allem aber militärische Unterstützung zukommen lassen. Cameron war Montag überraschend zum neuen Außenminister ernannt worden. Das Thema Nahostkrieg, Holocaust, Vergangenheit, Judenhass in Deutschland, neuer Antisemitismus, alter Antisemitismus, lässt die Menschen und auch viele unserer Hörer im Moment nicht los. In der Berliner Zeitung gibt es einen Bericht über den Holocaust-Forscher Yehuda Bauer zur Lage in Israel. Der sagt ganz klar, Netanyahu ist eine Katastrophe. Der Historiker aus Jerusalem beschuldigt die israelische Regierung, die Hamas mitfinanziert zu haben und sagt im Interview, was Deutschland jetzt tun sollte. Das Interview, wie gesagt, wurde am 16.11. in der Berliner Zeitung veröffentlicht. Ob ich ihm meine Fragen, so die Interviewerin, das ist die Journalistin Anja Reich, ob ich ihm meine Fragen per E-Mail schicken könne, daraufhin schreibt der 97-jährige Yehuda Bauer aus Jerusalem nach Berlin. Sein Gehör sei zu schlecht für ein Telefoninterview. Er antworte lieber schriftlich. Yehuda Bauer, 1926 als Martin Bauer in Prag geboren, ist berühmt für seine Forschungen über Antisemitismus, Holocaust, Islamismus und einer der wenigen noch lebenden Zeitzeugen des Nationalsozialismus. 1988 hielt er im Deutschen Bundestag in Berlin eine vielbeachtete Rede, in der er sagte, Menschen lernen selten aus der Geschichte und die Geschichte des Naziregimes bildet keine Ausnahme. Und das Fürchterliche an der Shoah ist eben nicht, dass die Nazis unmenschlich waren. Das Fürchterliche ist, dass sie menschlich waren, wie Sie und ich. 2018 habe ich Yehuda Bauer, so die Autorin, in einem Altenheim in den Bergen Jerusalems besucht und seitdem immer wieder zum Nahostkonflikt und zu Deutschland und zu Israel befragt. Seine Antworten sind nie glatt und selten erwartbar. So erklärte er mir einmal, dass die Zugehörigkeit zum Judentum und zum Islam oft mit Zufällen in der Geschichte zusammenhängt. Da man als Moslem weniger Steuern zahlen musste, trat man zum Islam über. Bei den Juden war es ähnlich. Über den Aufstieg der AfD und den wachsenden Antisemitismus in Deutschland sagte er 2018 schon, Es ist nicht wie 1933, aber es ist gefährlich. Antisemitismus nehme immer dann zu, wenn es keine Antworten auf bestimmte Fragen und große Verunsicherung in der Gesellschaft gebe. Man müsse die Antisemiten angreifen, nicht die Juden verteidigen. Den Flüchtlingsstrom aus muslimischen Ländern nach Deutschland bezeichnet der Bauer nüchtern als Massenintegration. Das Resultat werde eine andere Gesellschaft sein, eine andere Kultur. Das muss man akzeptieren. Er kritisierte die Besatzungspolitik des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu gegenüber den Palästinensern und die Benachteiligung der arabischen Minderheit im Land. Und als ich ihn fragte, wie er in seinem hohen Alter zum Tode stehe, sagte er: Solange ich kann, arbeite ich. Diesem Grundsatz ist er treu, auch mit 97 Jahren. Nicht einmal eine Stunde, nachdem ich ihm meine Fragen geschickt habe, sind seine Antworten da. So knapp und präzise, dass man über einige länger nachdenken muss. Vielleicht fehlt ihm die Kraft oder er hat das Gefühl, alles irgendwann schon einmal gesagt zu haben. Dass es auch für ihn in diesen Zeiten nicht leicht ist, Gewissheiten zu finden, spürt man dennoch. Die Fragen seien kompliziert, schreibt er am Anfang. Herr Bauer, was sagen Sie heute, 5 Wochen nach dem 7. Oktober, dem Angriff der Hamas auf Israel? Der Überfall vom 7. Oktober kam für mich nicht ganz überraschend. Die Hamas ist eine islamistische, fundamentalistische und genozidale Organisation und hat das auch schriftlich belegt. Ist es ein zweiter Holocaust, wie es jetzt oft gesagt wird? Ein zweiter Holocaust ist es natürlich nicht. Diese halbgebackenen Vergleiche haben mit der Realität nichts zu tun. Die Entwicklung zum Holocaust war ganz anders und die Situation heute ist eine völlig andere. Über die Hamas. Sie wollen die Juden mit allen Mitteln vernichten, weil Israel als jüdischer Staat existiert? Ja, der hauptsächliche Unterschied ist die Existenz eines, wenn auch problematischen jüdischen Staates. Wie konnte es zu so einem Angriff der Hamas kommen? Es konnte dazu kommen, weil Hamas eine, wie gesagt, genozidale Gruppe ist, die den Feind, also die Juden und besonders die Juden Israels, mit allen nur möglichen Mitteln vernichten will. Menschen lernen selten aus der Geschichte und die Geschichte des Nazi-Regimes bildet keine Ausnahme, haben Sie in Ihrer Rede im Bundestag gesagt. Würden Sie das heute auch noch genauso sagen? Was ich damals im Bundestag sagte, stimmt meiner Meinung nach heute auch noch. Was kann, sollte Deutschland tun? Es gibt in Deutschland eine rege Debatte über diese Probleme und eine einheitliche Einstellung dazu gibt es nicht. Offene Debatte ist das beste Mittel, um diese Probleme zu besprechen. Sie haben sich intensiv mit islamischem Antisemitismus beschäftigt. Ist es heute die gefährlichste Form des Antisemitismus? Islamismus und islamischer Antisemitismus sind wirklich das Gefährlichste, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wie erklären Sie sich die Zunahme des Antisemitismus weltweit? Der Antisemitismus ist teilweise traditionell und uralt, teilweise das Resultat des Konfliktes in Palästina-Israel. Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer sagt, wir dürfen die Begriffe der Vergangenheit nicht auf die Gegenwart anwenden. Hat sie recht? Ich glaube, dass es richtig ist, sehr vorsichtig mit Vergleichen umzugehen. Die heutige Welt ist anders als die von 1943. Was halten Sie von der Reaktion Israels, mit der Armee in den Gazastreifen einzumarschieren? Ist es noch immer die wichtigste Lehre aus dem Holocaust für Israel, wehrhaft sein? Antwort: Was den jetzigen Krieg gegen Hamas anbelangt, so sehe ich momentan keine andere Wahl, denn die Hamas will Israel vernichten. Frage: Wird es Israel gelingen, die Hamas zu zerstören, um den Preis von tausenden Menschenleben? Antwort: Das sollte auch ohne massenhafte Todesopfer möglich sein. Frage: Sollte die Regierung Netanyahu abtreten? Antwort: Netanyahu ist eine Katastrophe. Die Hamas in Gaza wurde von seiner Regierung aktiv unterstützt, mit barem Geld, von Katar geliefert. Letzte Frage: Wird es jemals Frieden geben zwischen Israel und den Palästinensern? Antwort: Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Das war ein Interview, veröffentlicht in der Berliner Zeitung am heutigen 16. November 2023. Das Interview mit dem Holocaust-Überlebenden Yehuda Bauer

aus der Rubrik Hass und Hetze. Ab und zu geht den Sicherheitsbehörden einer der zahlreichen Mordaufrufe im Internet ins Netz. In Terrassa bei Barcelona wurde zu Beginn des Monats ein Herr Said B., marokkanischer Staatsbürger, verhaftet. Der 25-Jährige rief unter anderem über TikTok seine Anhängerschar, immerhin 370.000 Individuen, zu Anschlägen und Mord auf, besonders an Juden und LGTB-Menschen. Die Staatsanwaltschaft entschied auf Zugriff, nachdem der Hassprediger zu Taten aufgerufen hatte. Er stand schon seit einiger Zeit unter polizeilicher Beobachtung, denn er war bereits als Straßenräuber und Gewalttäter aktenkundig geworden. Jetzt rief er laut Polizeiangaben zum Dschihad auf, zur Rückeroberung von Al-Andalus. Den Mord, den ein marokkanischer Landsmann mit einer Machete an einem Sakristan am vergangenen 25. Januar in Algeciras begangen hatte, lobte Said B. als gottgefällige Tat. Und so weiter. Nun sitzt der Bursche erst einmal hinter Gittern. Die Anklage lautet: Aufruf zu terroristischen Straftaten, Begehen von Hassdelikten und Verherrlichung von Terrorakten. Demografie in Katalonien, Barcelona. Laut einem jüngst veröffentlichten Bericht des katalanischen Statistikamtes Instituto Catalán de Estadística, IDESCAT, hat Barcelona in den letzten Jahren kaum an Bevölkerung gewonnen, während die Tourismushochburgen an der katalanischen Küste einen großen demografischen Zuwachs zu verzeichnen hatten. Die Bevölkerung Kataloniens beträgt heute 8.005.784 Personen, offizielle Zahlen, wobei die 8-Millionen-Grenze bereits 2019 überschritten wurde. Experten sind sich einig, dass der Bevölkerungsanstieg neue Herausforderungen bedeutet, die sehr komplex sind. Wohnraum etwa, Stabilität am Arbeitsmarkt und soziales Gleichgewicht. Die katalanische Stadt mit dem höchsten Bevölkerungszuwachs ist Girona mit 33% in den letzten 20 Jahren, gefolgt von Lleida mit 22% und Tarragona mit 15%. Barcelona mit nur 7% fällt hier augenfällig ab. Die Politologin Paula Quiles-Relaño erklärt: Die katalanische Hauptstadt nimmt vornehmlich Menschen mit hohem Einkommen auf, während Menschen mit niedrigem Einkommen sozusagen verdrängt werden. Diese Ausgestoßenen sind gezwungen, sich bezahlbaren Wohnraum außerhalb Barcelonas zu suchen. Sie wurden sozusagen immer weiter an den Stadtrand und in die Außenbezirke gedrängt. So sind besonders, wie gesagt, die Außenbezirke Barcelonas wie Sant Cugat, Les Franqueses, Rubí, Terrassa und andere zwischen 25% und 60% gewachsen, was die Bevölkerungsdichte betrifft. Was die Arbeitsmöglichkeiten anbelangt, so sind es die Tourismushochburgen an der Küste, die Arbeitskräfte anziehen. Etwa Calafell, Saló, Lloret de Mar, Cambrils, die zwischen 98% und 60% demografische Zuwächse aufweisen. Insgesamt, so der Bericht von IDESCAT, sind zudem zwei demografische Phänomene festzustellen. Eine Veralterung der Gesamtbevölkerung einerseits sowie eine niedrigere Geburtenrate andererseits. Katalonien hat zurzeit 150.000 Kinder unter 10 Jahren weniger als vor 20 Jahren. Arlinda García Coll, die ist Dozentin an der Universität Barcelona, UB, nennt hierfür die Gründe: steigende Preise, niedrige Löhne, instabile Verhältnisse bei der Beschäftigung und das Fehlen einer familienfreundlichen Politik, das seien die Gründe für den Kindermangel in Katalonien. Mit einem Wort, der ganz normale Shit-Kapitalismus. Brot ohne Spiele. Ist Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, schon einmal aufgefallen, wie viele Bäckereien es inzwischen hier in Barcelona gibt? Mit Thekenstühlchen, Tischlein und flinken jungen Frauen, die freundlich und professionell die Laufkundschaft bedienen? In einem Umkreis von 300 Metern zähle ich beim Spazierengehen allein 9 Bäckereien, sogenannte Franquicias, Franchises mit Cafeteria. Die Ketten heißen 365, 365, Vivans oder El Fornat oder Panus. Wo man auch geht und steht, Bäckereien, Bäckereien, Bäckereien mit Cafeteria. Waren es in den 90er Jahren die Banken, die an jeder Straßenecke neue Filialen eröffneten, so sind es heute die Panaderias Bäckereien. Zwischen 2013 und 2022 haben in Barcelona 397 neue Bäckereien geöffnet. Es handelt sich hier um eine bestimmte Art von Bäckereien, nämlich Schnellbäckereien. Diese stellen laut dem traditionellen Bäckereigewerbe eine Art unlauteres Geschäftsmodell dar, das den Markt verdirbt. Schuld sind hier nun die Investitionsfonds, die diese Kapitalanlage entdeckt haben. Hier lässt sich ordentlich Geld scheffeln, denn Brot, Brötchen und Croissants sind groß in Mode. Javier Ballon Rat, der ist Präsident der Association de Franquicias de Catalunya, hat 11 große Investoren auf dem Backwaren-Kaffeesektor ausgemacht. Hier handelt es sich in der Regel um ausländische Investoren, die früher in andere Franchise-Unternehmen investiert haben, wie Waschsalons, und die jetzt den Backwaren-Kaffeesektor ausbeuten. Dabei wird das Franchise-Modell so beschrieben: Es funktioniert nur, wenn sich ganze Familien aufopfern. Sie machen daraus eine Lebensform, drücken Personalkosten. Stolpersteine in Barcelona und Katalonien. Beim Kampf gegen das Vergessen werden auch hier in Barcelona und Katalonien vermehrt Stolpersteine mit den Namen von Opfern der Nazi-Herrschaft eingesetzt. Bereits 500 dieser Adoquines genannten Stolpersteine in Katalonien, und hier wird auch das deutsche Wort benutzt, Stolpersteine, existieren vor den Häusern auf den Straßen, in denen die vom Nazi-Regime Ermordeten und Verschleppten ihren letzten Wohnort in Freiheit hatten. Am 5. November dieses Jahres wurde der 500. Stein in Katalonien ins Straßenpflaster versenkt. Er ist Joan Turó Ros gewidmet. Er ist Onkel der Ex-Consellera de la Generalitat Montserrat Turó. Joan Turó wurde nach dem Bürgerkrieg 1939 im französischen Konzentrationslager Argelers inhaftiert. 1940 in der Normandie verhaftet, kam er nach Mauthausen, die Endstation vieler republikanischer spanischer Gefangener. Mit der Häftlingsnummer 3555 wurde Turó in Gusen ermordet. Das Konzept Stolperstein wurde von dem deutschen Gunter Demnig ins Leben gerufen und soll das kollektive Angedenken fördern. Angedenken natürlich an die Epoche des Völkermordes in Deutschland. Niemandsland. Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Weihnachtsmegalomanie, das heißt Größenwahn zu Weihnachten. Wer hat den größten? Die Rede ist vom Weihnachtsbaum. Xavier García Albiol, der ist Bürgermeister von Badalona, von der PP, der rechten Partei, erklärte am 5. November, dass Badalona nun den höchsten Weihnachtsbaum Spaniens habe. Doch das ist noch längst nicht klar, wie der Bürgermeister von Vigo in Galicien, ein gewisser Herr Abel Caballero, von der PSOE widersprach. Er hätte den größten, so der Mann. Die Firma, die beide Weihnachtsbäume, die aus einem Leichtmetallskelett bestehen, aufgestellt hat, weigert sich, in dem Streit Stellung zu beziehen und die Zweifel zu zerstreuen mit millimetergenauen Angaben. Barcelona Fun City. Barcelona hat zwei Tourismusbuslinien, beide werden von der Stadt verwaltet. Da ist auf der einen Seite die TMB, Transport Metropolitans de Barcelona, die Stadtwerke, und die AMB, die AMB, die Área Metropolitana de Barcelona, die Busgesellschaft der Stadt. Citytour bewirbt sich jetzt um die Betriebslizenz für die nächsten 12 Jahre. Immerhin geht es um 285 Millionen Euro Haushalt. Dabei soll die Route ausgeweitet werden bis zum Parque Güell und zur Sagrada Familia Kirche. Auch sollen die Tourismusbusse bis zum Marbella gehen, zum Forum Glorias und Paseo de Gracia. In diesem Jahr wurden 833.374 Fahrkarten für den Tourismusbus verkauft. Auch hier wird, wie bei allen Geschäften, die keine Grenzen kennen wollen, die Millionengrenze angestrebt. Wohnhölle Barcelona. In einem der elendsten Stadtviertel Barcelonas, in der elendsten Straße und im am meisten heruntergekommenen Wohnblock mit 244 Wohnungen, dem sogenannten Venusblock in La Mina im Stadtteil San Adrià de Besòs, fordern die Anwohner nun erneut vehement eine Entschädigung von 12,5 Millionen Euro von der Verwaltung der Stadt für viele Jahre des Leidens. Vor 21 Jahren wurde der Abriss des Wohnblocks beschlossen und Ersatzwohnraum versprochen. Es handelt sich um ein heruntergekommenes, schlecht gebautes Wohnsilo mit feuchten Wänden, kaputten Elektroleitungen, Elendsfluren voller Müll und Unrat. Hier hausen die Ärmsten der Armen, es wird gedealt, Drogenhandel auf den Fluren, Gewalt, überall kaputte Infrastruktur. Die Anwohner fordern von der Stadtverwaltung, der Generalitat, der Diputación sowie den Rathäusern sowohl von Barcelona als auch von San Adrià eine Entschädigung pro Mietpartei von 130.000 Euro pro Kläger. 50 weitere Mietparteien aus der Umgebung haben sich vergangene Woche der Klage angeschlossen. Die Kläger werden übrigens vom solidarischen Anwaltskollektiv Colectivo Ronda vertreten. Wohnraum für die Touristenmassen. Die Lizenzen für Tourismuswohnungen und Apartments sollen in Zukunft sowohl zeitlich als auch zahlenmäßig beschränkt werden. 10 Tourismuswohnungen pro 100 Bewohnern. Lizenzen werden auf 5 Jahre begrenzt und müssen dann neu beantragt werden. Dies sieht ein Gesetz der katalanischen Regionalregierung Generalitat vor, das auf diese Weise dem zügellosen Ausbreiten der Tourismuswohnungen in Wohngebieten Einhalt gebieten will. Das Rathaus von Barcelona erklärte, dass man das Gesetz begrüße. Man verlange darüber hinaus auch eine Verminderung der bisherigen 10.000 Lizenzen für Tourismuswohnungen. Barcelona, so Frau Laia Bonet vom Rathaus, für Urbanistik und Wohnraum zuständig, könne sich nicht leisten, 10.000 Wohnungen dem Wohnmarkt für die Bevölkerung zu entziehen. Katalanisches Labyrinth ist wieder aktiviert worden. Ermutigt durch den unverhofften Glücksfall der schwierigen Regierungsbildung und die neue Rolle von Junts und Puigdemont, ist auch der separatistische ANC zu neuen Aktivitäten erwacht. ANC heißt Assemblea Nacional de Catalunya, eine sogenannte Nationalversammlung, ein privater Polit- oder Kulturverein. Seit Jahren verlangen diese Leute eine Beendigung der Verhandlungen von Junts und PSOE und eine sofortige, wie sie fordern, neue Aktivierung der sogenannten DUI, der einseitigen Unabhängigkeitserklärung Kataloniens und das Ausrufen eines Separatstaates Katalonien. Ja, Sie haben richtig gehört, diese Leute lassen einfach nicht locker. Fundamentale Opposition gegen Spanien. Andererseits, so drohen die führenden Köpfe dieser Formation, wolle man bei den nächsten Regionalwahlen mit einer eigenen Liste antreten. Das werden sie bald wohl machen müssen, denn inzwischen gibt es ja eine Regierung. Nun ist die Realität über die fundamentale Opposition des ANC hinweggebrettert. Puigdemont hat mit Pedro Sánchez PSOE paktiert. Sánchez wurde am Freitag, dem 7. November, zum Regierungschef Spaniens gewählt. Ein Amnestiegesetz ist vereinbart worden. Hinzu kommt jetzt, dass laut einer jüngsten Wahlbefragung des Centro de Estudis de Opinión, CEO, des Meinungsforschungsinstituts der katalanischen Generalitat, die Independentismo-Parteien Kataloniens, Junts, ERC und CUP, ihre parlamentarische Mehrheit einbüßen. Auch die Befürworter einer Abspaltung Kataloniens von Spanien sind mittlerweile klar in der Minderheit, mit 41%, während 52% sich klar gegen einen katalanischen Separatstaat aussprechen. Barcelona-Fahrradhochburg. Der städtische Leihfahrradservice Ambici, den die Stadtwerke AMB betreiben, hat mittlerweile 20.000 Nutzer seit seinem Start im Januar. 236 Fahrradstationen gibt es in der Stadt. 2.600 Leihfahrräder stehen dabei zur Verfügung. 15 Stadtbezirke haben Servicestationen. Über 1 Million Nutzungen wurden bisher vorgenommen. Eine Ziffer, die die Erwartungen der Organisatoren bei weitem übertrifft. 7,7 Millionen Euro vom Transport- bzw. Verkehrsministerium fließen in den Fahrradservice. Hi, I'm Safa from Portland and I say hello to all the listeners of Niemandsland. Barcelona, Katalonien, Krankenhölle. Bloß nicht krank werden, bloß keinen Termin beim Facharzt, Chirurgen oder Spezialisten benötigen. Denn die Wartelisten im Gesundheitssystem der Catsalut Kataloniens sind nach wie vor höllisch lang. Die Situation ist zum Verzweifeln für zigtausende Patienten und Patientinnen in Barcelona und Katalonien. 70 Tage beträgt die durchschnittliche Wartezeit auf der Patientenliste. Eine beschämende, unglaubliche, ja, beinahe kriminelle Situation, für die es Verantwortliche gibt. Das sind nämlich Politiker, die haben Namen und Adressen. Und diese Herrschaften, ja, bauen seit 2 Jahrzehnten die öffentliche Gesundheitsversorgung ab, um das System zu privatisieren, wobei sie schrittweise immer wieder neue Kürzungen und Verschlechterungen im öffentlichen Gesundheitswesen vornehmen. Ziel ist es, private Krankenhäuser und Gesundheitsservicefirmen zu gründen. Oft sind es sogar ausländische Investoren, die hier ihre Finger und ihre Tentakel im Spiel haben. Das heißt, Krankheit wird zum Geschäftsmodell. Doch die Situation ist verheerend. Für eine Ekografie beim Gynäkologen muss die Patientin jetzt 70 Tage warten. 5 mehr als 2022. Für ein Elektromyogramm 123 Tage, beinahe 4 Monate. Ophthalmologe 80 Tage Wartezeit, Neurologe 87 Tage, Urologe 152 Tage, Dermatologe 115 Tage, Traumatologe 102 Tage und so weiter und so fort. Für Herrn Xavier Dionard, der ist Generalsekretär des Ärztesyndikats Kataloniens, ist die Situation besorgniserregend. Das Problem sei, dass zwar mehr Geld investiert, aber nicht mehr Personal eingestellt werde, was eine extreme Belastung des Gesundheits- und Krankenhauspersonals bedeute. Man arbeite zum Teil zu 150%. Auch die miserable Bezahlung des Gesundheitspersonals und der Ärzte sei ein großes Problem. Immer mehr Ärzte und Ärztinnen seien gezwungen, in die privaten Systeme abzuwandern. Viele würden doppelt arbeiten, um ihren Lebensstandard halten zu können. Oder sie gehen direkt ins Ausland und arbeiten lieber in England, Dänemark oder Deutschland, wo sie oft das Dreifache für die gleiche Arbeit verdienen. Barcelona, Fun City, Gruppenführungen. Die klassischen Reiseführer Ciceronis haben es schwer in Barcelona. Gruppenführungen durch die Altstadt Ciudad Vella sind seit Jahresbeginn auf maximal 20 Personen begrenzt worden. Bei Zuwiderhandlung gibt es ein sattes Bußgeld von bis zu 3.000 Euro. Das am 1. März vom Rathaus erlassene Dekret wird bis September 2024 gültig sein. Und die letzte Meldung in diesem Barcelona-Blog betrifft Kunst und Kultur. Der katalanische Skulpturenkünstler Jaume Plensa hat der Universität von Barcelona, UB, eine seiner eindrucksvollen Skulpturen für 8 Jahre als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Die Skulptur ist 2 Meter hoch und zeigt einen aus Bronze geschmiedeten Menschenkörper, dessen Silhouette aus Schriftzeichen besteht. Sehr eindrucksvoll. Diese Buchstaben sind wiederum aus 9 Alphabeten zusammengesetzt, aus Arabisch, Chinesisch, Kyrillisch, Griechisch, Hebräisch, Hindu, Japanisch, Lateinisch und Tamilisch. Harels Wurzeln heißt die Statue. Sie steht in der historischen Halle des Universitätsgebäudes in Barcelona an der Plaza Universidad und symbolisiert das Wissen der Menschheit. Jaume Plensa ist einer der weltweit bekanntesten zeitgenössischen Künstler. Seine Skulpturen stehen in dutzenden Ländern und auch Universitäten, zum Beispiel in den USA. Auge um Auge. Herrscht aus unseren Wolken. Feller gegen Wälder. Und dann fallen sie vom Himmel. Ei, Klar sind. Und weil die Waffen da sind, darum fallen sie vom Himmel. Der Eurocopter, der Eurocopter, der MD Explorer, der Super Puma, Wando Superfly, Pizza El Swidney. Kino im Niemandsland. Heute auch Bammel mal wieder mit von der Partie, seit langem nicht da gewesen. Er wird uns gleich ein paar Informationen zum aktuellen Kinogeschehen hier in der Hauptstadt Kataloniens schildern. Doch zuerst einmal ein Film, den ich am vergangenen Mittwoch gesehen habe. Der Film heißt Sound of Freedom. Ein knallharter Streifen. Sound of Freedom ist eine US-amerikanische Filmbiografie von Alejandro Monteverde über das Wirken des US-amerikanischen Menschenrechtsaktivisten Tim Ballard, der mit seiner Organisation Operation Underground Railroad, OUR, Menschenhandel bekämpft. Der Film wurde am 4. Juli 2023 veröffentlicht. Es ist ein US-amerikanischer Film, wie gesagt, 2023. Englisch und Spanisch sind die Originalsprachen. Er dauert 135 Minuten und Alejandro Monteverde führt Regie. Es ist das am schnellsten wachsende internationale Verbrechernetzwerk, das die Welt je gesehen hat. Es hat den illegalen Waffenhandel bereits hinter sich gelassen und wird bald auch den Drogenhandel überholen. Denn ein Tütchen Kokain kann man nur einmal verkaufen. Aber ein Kind 5 bis 10 Mal am Tag. Gottes Kinder stehen nicht zum Verkauf. Die Schauspieler sind nicht super bekannt, aber ich erwähne sie. James Caviezel spielt Tim Ballard. Mira Sorvino spielt Catherine Ballard. Bill Kemp spielt Batman, Kurt Fuller spielt Frost, Gary Basaraba spielt den Earl Buchanan, José Zúñiga spielt Roberto, Gerardo Taracena spielt El Alacrán und so weiter und so weiter. Folgendes geschieht. In Tegucigalpa, Honduras, wird Roberto, ein mittelloser Vater von zwei Kindern, von der ehemaligen Schönheitskönigin Giselle angesprochen. Sie bietet an, mit seinen kleinen Kindern Miguel und Rocío Kindermodellverträge abzuschließen. Er akzeptiert und nimmt sie mit zum Fotoshooting. Als er zurückkommt, um seine Kinder abzuholen, sind sie weg. Es stellt sich heraus, dass die Kinder verkauft wurden, um sie als Sexsklaven zu missbrauchen. Wie lange machst du das schon? Seit 12 Jahren. Wie viele Pädophile hast du gefasst? 288. Und wie viele Kinder hast du gefunden? Yo creo que rescatar niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrar mi hermana? Te lo prometo. Ja, eine abscheuliche Geschichte über die abgrundlose Bosheit und Schlechtigkeit des Menschen und der Menschen. In Calexico, Kalifornien, ist Tim Ballard, der sich selbst als einen modernen Abolitionisten betrachtet, Spezialagent für die zur United States Immigration and Customs Enforcement gehörenden Einheit Homeland Security Investigations, HSI, wo er Menschen verhaftet, die Kinderpornografie besitzen und verbreiten. Die schmerzhafte Arbeit fordert einen großen Tribut von seinem Privatleben und das wird noch schlimmer, als ein anderer Agent namens Chris darauf hinweist, dass sie viele Kinderräuber festgenommen haben, es ihnen aber nicht gelungen ist, auch nur ein einziges Kind vor der Ausbeutung zu retten. Tim weiß, dass das daran liegt, dass sich die meisten von ihnen außerhalb der USA befinden, aber Chris' Worte bleiben ihm im Gedächtnis. Er spricht mit einem verhafteten Triebtäter namens Ernest Oschinski, selbst eine Pädophilie zu haben. Als er Oschinskis Vertrauen gewonnen hat, kann er durch ein Treffen mit einem Sklavenkind den Mann verhaften, der Robertos Sohn Miguel gekauft hat. Ja, und dann gibt es 2 Stunden lang eine Suche, eine Odyssee, um zumindest zwei der verschwundenen Kinder zu retten und viele andere Kinder zu befreien. Ein Film, bei dem man Nerven braucht, um ihn sich anzusehen, denn, wie gesagt, man wird mit so viel Scheußlichkeiten konfrontiert, so viel Abgründen der menschlichen und der männlichen Seele, dass man an manchen Stellen gerne schreiend aus dem Kino laufen möchte. Ich war hier im Boliche Kino oben an der Diagonal und nach 10 Minuten ist eine Frau rausgegangen. Sie konnte es einfach nicht mehr aushalten. Ich konnte sie verstehen, habe aber ausgeharrt, denn der Film lohnt sich. Am Ende des Films gibt es eine Ansprache. Und zwar, nachdem der Film fertiggestellt war, wurde für den Vertrieb das Studio 20th Century Fox gewonnen. Dieses wurde jedoch von The Walt Disney Company gekauft, die den Film nicht produzieren wollten. Der Film spricht nämlich einige unbequeme Wahrheiten über die USA und über Reiche in den USA an. Daraufhin kauften die Filmemacher die Vertriebsrechte zurück. Produzent Eduardo Verástegui kontaktierte eigenen Angaben zufolge sowohl Netflix als auch Amazon, die jedoch ohne Angaben von Gründen ablehnten, die Filmproduktion zu finanzieren oder den Film zu vertreiben. Die Rechte zum weltweiten Vertrieb wurden schließlich von den Angel Studios erworben. Angel Studios hatte durch Equity Crowdfunding $5 Millionen erhalten, um die für den Vertrieb und die Vermarktung des Films erforderlichen finanziellen Mittel aufzubringen. 7.000 Menschen hatten dafür gespendet, sodass Angel sein $5 Millionen Ziel in 2 Wochen erreichen konnte. Der Film kam am 4. Juli 2023 in die US-Kinos und spielte dort innerhalb von weniger als 3 Wochen $110 Millionen ein. Wir sind der Heimatschutz. Wir ziehen nicht einfach los und retten honduranische Kinder in Kolumbien. Das heißt, sie bleibt verschwunden. Für immer. Eine Kritik lese ich nur vor von den vielen Kritiken. Ihr könnt sie im Internet nachlesen. Owen Gleibermann von Variety bewertete den Film positiv und schrieb: Nehmen wir an, dass Sie, wie ich, kein rechtsfundamentalistischer Verschwörungstheoretiker sind, der nach einem düsteren, glaubensbasierten Spannungsfilm sucht, den er sich für das Feierabendprogramm ansehen möchte. Selbst dann muss man keine extremen Überzeugungen haben, um Sound of Freedom als einen fesselnden Film zu erleben, der ein authentisches Licht auf einen der entscheidenden kriminellen Schrecken dieser Zeit wirft. Einen, vor dem Hollywood bisher größtenteils zurückgeschreckt ist. Nämlich Kindeshandel, Kindesmissbrauch mit und durch Pädophile. Ellen NG von Film Threat empfahl den Film ebenfalls. Sound of Freedom ist fast so, als würde man Tim Ballard dabei zuhören, wie er seine unglaubliche Geschichte über die Rettung von Kindern erzählt und sie auf der Leinwand dramatisiert. Es ist herzzerreißend, informativ und inspirierend. Why are you doing it? Because God's children are not for sale. It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. For Homeland Security, you know we can't go off rescuing Honduran kids in Colombia. This job tears you to pieces. And this is my one chance to put those pieces back together. Und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Aus dem Niemandsland. Vielen Dank, Freundinnen und Freunde eines alternativen Radioprogramms, Freunde und Freundinnen von Contrabanda FM. Kaufen Sie das Buch Contrabanda FM, Una Radio Libre en un Mundo Poco Libre und bleiben und werden Sie glücklich und setzen Sie sich für Menschenrechte ein und protestieren Sie und demonstrieren Sie gegen den Krieg, gegen die Kriege weltweit. Tschüss, agur, adeo, Ihr Detlef Jeska, ciao. You quit your job and you go and rescue those kids. South of that river is all rebel territory. No one goes in. And if this was your daughter, so she's gone. Hear that? That's the sound of freedom. Jo, und jetzt hat Bammel das Wort mit seiner Kinobambole. Hey Bammel. Edi, ich freue mich sehr, mal wieder hier zu Gast zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und ich bin nicht persönlich im Studio, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern nach wie vor im Homeoffice. Das ist ein schönes Wort, ne? Das hören wir immer noch gerne. Ich habe heute die große Ehre, einen der Großmeister des Kinos der vergangenen 50 Jahre zu ehren. Es geht um Martin Scorsese. Und ich habe mir seinen aktuellen Film angeschaut. Normalerweise werden in den üblichen Kulturformaten solche Besprechungen dann immer gerne damit begonnen, dass man erstmal erklärt, wer De Niro ist und was Herr Scorsese alles so mit dem gemacht hat und mit Leonardo DiCaprio, der sein neuer Lieblingsschauspieler ist. Und dann wird noch mal ein bisschen erklärt, was so die Kinogeschichte von Martin Scorsese auszeichnet. Aber da ihr das alle wisst, davon gehen wir aus. Sparen wir uns diesen ganzen Klackerdabatsch und kommen sofort zu seinem aktuellen Film Killers of the Flower Moon. Ich muss gleich vorweggeben, das ist ein atemberaubend schöner Film, der hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ich glaube, der gehört auf jeden Fall auf meine Top-3-Listen für dieses Kinojahr und auf jeden Fall auch zu meinen Favoriten für die kommende Oscar-Verleihung, die mir eigentlich am Arsch vorbeigeht und euch hoffentlich auch. Aber man darf schon sagen, dass das eine wichtige Auszeichnung ist für einen Filmemacher, der seit über 50 Jahren ganz großes Kinogeschichte geschrieben hat. Und dazu gehört Martin Scorsese auf jeden Fall. Sein aktueller Film hat so eine etwas interessantere Produktionsgeschichte hinter sich, genau wie der Vorgänger The Irishman, den ich übrigens im gleichen Kino gesehen habe, wie jetzt 4 Jahre später. Der Film ist von 2019 gewesen und jetzt ist 2023. Ich bin sehr erstaunt, wie die Zeit geflogen ist. Ich hoffe, das geht Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, genauso manchmal. Und das merkt man immer, wenn man ins Kino geht und schaut, was habe ich denn zuletzt gesehen von denen oder jenem. Ja, komme ich nochmal zurück. Apple TV hat diesen Film produziert, deswegen ist die Laufzeit im Kino auch ordentlich eingeschränkt. Dieser Film, Killers of the Flower Moon, läuft zum Zeitpunkt meiner Besprechung noch im Phänomena-Kino in Barcelona in der Nähe der Sagrada Familia, in der Originalfassung mit spanischen Untertiteln. Unbedingt im Original gucken, nicht auf Deutsch und auch nicht auf Spanisch. Beide Synchronisationen sind grauenhaft. Paramount Pictures und Apple TV haben das Ganze produziert und deswegen ist das Zeitfenster sehr stark eingeschränkt. Und wahrscheinlich ist er zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Sendung auch schon im Streaming-Dienst bei Apple TV sichtbar. Kommen wir mal zum Film selbst. Also, es ist großes Kino. Es geht um amerikanische Geschichte, um einen Fall in einem indigenen Reservat für indigene Bevölkerung, in Oklahoma, auf dessen Feldern Erdöl gefunden wird. Und diese Felder, die hat man damals als Flower Moon bezeichnet. Well, our war hero has arrived. You made a good choice coming back here. Osage are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmarted everybody. Ja, liebe Hörer, vielleicht nochmal ganz kurz drei Sätze zur Handlung. Die ist sehr komplex, muss man dazu sagen, und auf 202 Minuten ausgeweizt, die der Film auch wirklich benötigt, um diesen ganzen Umfang zu erzählen, aber ausgehend von der Geschichte eines jungen Mannes. Sein Name ist Ernest Burkhardt, der wird gespielt von Leonardo DiCaprio und der kommt kurz nach dem Ersten Weltkrieg, angesiedelt im Jahr 1919 in den Bundesstaat Oklahoma, um dort eine Erbschaft anzutreten oder sich das Grundstück, Teilgrundstücke, die zu einer Farm gehören, von den Reservaten oder aus den Reservaten des sogenannten Osage-Indianerstamms unter den Nagel zu reißen, auf Deutsch gesagt. Also da geht es um Öl und da geht es um ganz zwielichtige Verflechtungen. Es gibt natürlich eine Liebesgeschichte, das FBI ist darin verwickelt, Robert De Niro spielt da eine ganz wichtige Hauptrolle. Das macht er auch ganz atemberaubend gut, der ist richtig so alt, Tattergreist. They have the say. Who gets the oil? Son, I got a question. You like women? That's my weakness. Der Film ist bis in die kleinste Nebenrolle fantastisch besetzt, aber richtig toll gefallen hat mir Lily Gladstone, die die weibliche Hauptrolle spielt, nämlich die Frau von Ernest Burkhardt oder spätere Frau, die heißt Molly. Dann sehen wir bekannte Gesichter wie Brendan Fraser und John Lithgow, aber auch ganz viele Leute, die eben genau aus dieser indigenen Bevölkerung akquiriert wurden, was den Fall durchaus sehr, sehr spannend macht. Und was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass sie das auch tatsächlich immer so vor sich hingetragen haben, die Produzenten und auch Herr Scorsese. Aber das lassen wir mal beiseite gestellt, denn das ist nicht wichtig für die hohe Qualität dieses fantastischen Films. Und ihr solltet euch einen großen Gefallen tun und den Film unbedingt im Kino anschauen. Natürlich kann man ihn auch bei Apple TV streamen und jeder hat inzwischen einen Fernseher oder einen Projektor zu Hause, mit dem man solche Filme auch im entsprechenden Format gucken kann. Aber besser ist natürlich, den in Barcelona im Kino zu sehen. Am besten natürlich im Phänomena. So, ich verabschiede mich hier aus der Sendung. Vielen Dank für die Einladung, Dedi. Ich danke Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, dass Sie mir Ihr Ohr geschenkt haben und wünsche Ihnen viel Spaß mit großer Kinounterhaltung von Martin Scorsese. Okay, Dankeschön, tschüss. The Osage, the time is over. We got to take back control of our home. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. We have so many deaths, we've lost count. It's just luck. Seems more like an epidemic than bad luck to me. Osage is dying by the enemy. Do not let them die alone. Evil surrounds my heart.